App. 5 vor 8, jetzt hier das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt kommt von Dominik Jordan. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend, ich bin nicht Dominik Jordan, ich bin Simon Volkmann. Die Tierheime in Hessen sind am Limit. Fast zwei Drittel nehmen keine Hunde mehr auf. Jedes zweite hat einen Stopp für Katzen verhängt, bestätigt der Landestierschutzverband. Einer der Gründe, immer mehr Menschen schaffen sich unüberlegt Tiere an und wollen sie dann loswerden. Die Gründe für die heftige Explosion in einem Wohnhaus im bayerischen Memmingen bleiben weiter ungeklärt. Gestern Nachmittag war das Haus komplett eingestürzt, ein 17-Jähriger starb. FFH-Reporterin Lena Rupprecht. Nach der Explosion liegt das Reihenhaus in Trümmern. Das Nachbarshaus, aus dem der tote Jugendliche geborgen wurde, ist teilweise eingestürzt. Auch umliegend geparkte Autos sind massiv beschädigt worden. Die Explosion hatte eine verheerende Kraft. Dass nicht noch mehr Menschen zu Schaden gekommen sind, bezeichnet ein Sprecher der Polizei als ein Wunder. Aktuell sei naheliegend, dass ein Gasdefekt für die Explosion verantwortlich war, so der Sprecher. Das Haus und seine Nachbarhäuser hätten alle einen Gasanschluss. Lena Rupprecht, München. Sie wollten nach eigener Aussage die Olympischen Spiele stören, weil sie ihnen zu nationalistisch sind. Mitglieder der ultralinken Szene in Frankreich haben sich zu den Brandanschlägen auf das französische Bahnnetz bekannt. Französische Medien berichten, dass sie ein entsprechendes Bekennerschreiben bekommen haben. Die Behörden halten das Schreiben demnach für glaubwürdig. Größerer Stromausfall letzte Nacht in und um Bad Homburg. Allerdings dürften den wohl nur die wenigsten mitbekommen haben. Gegen 3:30 waren bei knapp 4000 Haushalten der Strom weg. Die Ursache war schnell gefunden. Ein Kabelfehler habe zu dem Blackout geführt, sagt der zuständige Netzbetreiber. Olympia aktuell. Ein echter Gradmesser für die deutschen Handballer zum Turnierstart. Das DHB-Team spielt gerade gegen den EM-Dritten Schweden. FFH-Reporter Niklas Beckmann. Es ist ein enges Spiel, dominiert von zwei bärenstarken Torhütern. Andreas Wolf auf der einen Seite, der Schwede Andreas Palicka auf der anderen. 35 Minuten sind jetzt gleich gespielt. Deutschland führt mit 16:15. Einen Rückschlag gab es für die deutsche Mannschaft in Minute 15. Rote Karte dagegen Spielmacher Juri Knorr. Er hat bei einer Abwehraktion seinen Gegenspieler im Gesicht getroffen. Dennoch harte Entscheidung und das ist eine große Schwächung für die Deutschen. Bislang fangen sie das aber als Team gut auf. Also 35 Minuten rum, Deutschland führt mit 16:15. Niklas Beckmann, Sportredaktion. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Stefan Holler. Danke, Simon. Hallo auf die Straßen, das ist die A5 Kassel-Frankfurt. Hier ist die Vollsperrung zwischen Homberg-Ohm und Grünberg wieder aufgehoben. Die linke Spur ist noch gesperrt. Dann die A44 Kassel-Dortmund zwischen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg. Unfall, nur eine Spur ist frei. A44 Dortmund-Kassel zwischen Zierenberg und Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Unfall auf der linken Spur. Vorsicht! FFH, das Wetter. Heute Abend Regen, teilweise Starkregen. Morgen Vormittag schön, am Nachmittag auch. Und es gehen so bis zu 26 Grad. Yeah.